Arkadi Iwanowitsch stand auf, lachte, küsste die Braut, tätschelte ihre Wange, wiederholte noch einmal, dass er bald zurückkommen werde, und als er in ihren Augen eine zwar kindliche Neugier, aber zugleich eine sehr ernste, stumme Frage bemerkte, dachte er eine Weile nach, küsste sie zum zweiten Mal und ärgerte sich darüber, dass das Geschenk wohl unverzüglich zur Aufbewahrung der vernünftigsten aller Mütter übergeben werden würde. Er ging fort und ließ alle in einem ungewöhnlich angeregten Zustand zurück. Aber die barmherzige Mama löste sofort in schnellem Geflüster einige sehr wichtige Bedenken, und zwar, dass Arkadi Iwanowitsch eben ein Mann von Welt, ein Mann mit Unternehmungen und großen Verbindungen, kurz ein reicher Mann sei. Weiß Gott, was in seinem Kopf vorgehe, er habe aber auf einmal den Entschluss gefasst, abzureisen, sei jedenfalls plötzlich auf diesen Gedanken gekommen, habe das Geld gebracht, und nun solle man sich nicht darüber wundern. Gewiss sei es merkwürdig, dass er ganz durchnässt war, aber die Engländer zum Beispiel seien noch exzentrischer und überhaupt achteten Menschen aus der höchsten Gesellschaft nicht darauf, was man von ihnen sagte, und machten nicht viel Umstände. Vielleicht laufe er absichtlich so herum, um zu zeigen, dass er nichts und niemanden fürchte. Die Hauptsache aber sei nun für sie, keinem Menschen ein Wort davon zu sagen. Denn Gott weiß, was noch dabei herauskommen könne. Das Geld müsse sofort eingeschlossen werden, und sicher sei es das Beste gewesen, dass das Hausmädchen Fedosja in der Küche geblieben war und nichts gesehen hatte. Noch wichtiger sei es aber, nichts, gar nichts, dieser rösslich, dieser durchtriebenen Person davon zu sagen, und so weiter und so weiter. Sie blieben bis 2 Uhr sitzen und flüsterten die ganze Zeit. Nur die Braut ging schon viel früher schlafen, verwundert und ein wenig traurig. Genau um Mitternacht überschritt Svidrigailow die Brücke in Richtung der Petersburger Vorstadt jenseits der Neva. Der Regen hatte aufgehört, aber noch brauste der Wind. Svidrigailow begann zu zittern, und eine Weile schaute er mit eigentümlichem Interesse und sogar seltsam prüfend auf das schwarze Wasser dieses Flussarms, der sogenannten Kleinen Neva. Doch bald fand er es sehr kalt, so über dem Wasser zu stehen, und er wandte sich ab.